Kundgabe 6390. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.11.1955. Erlösende Tätigkeit an den Seelen. Ihr höret mein Wort, und ihr werdet ständig ermahnt, es weiterzuleiten. Denn von dieser Tätigkeit hängt unsagbar viel ab, weil durch das Weiterleiten immer wieder Gelegenheit ist, dass jenseitige Seelen sich einfinden, die mit anhören, was ihr laut oder gedanklich durcharbeitet, wenn ihr euch mit euren Mitmenschen unterhaltet oder niederschreibet oder der Empfänger es liest. Denn immer ist gedankliche Arbeit dabei und diese Gedanken können die Seelen verfolgen und davon den größten Nutzen ziehen. Niemals dürfet ihr Geistesgut brachliegen lassen. Immer müsstet ihr damit arbeiten, denn mein Wort soll wirken, denn seine Auswirkung ist unbegrenzt. Unzählige Seelen können sich daraus Kraft holen. Doch es muss ihnen dazu die Gelegenheit gegeben werden. Sie müssen es mithören können. Also müsstet ihr selbst es anhören oder lesen und immer in Gedanken an alle jene Seelen, die es benötigen, um Licht und Kraft daraus zu empfangen. Diese halten sich immer dort auf, wo sie Licht erhoffen, und sie eilen jedem Lichtstrahl zu, wenn solche ihnen leuchten. Seid für diese Seelen ein Quell des Lichtes, dass auch sie schöpfen können aus meinem Liebeborn, den ich für euch erschlossen habe. Wisset, dass es nur wenige Menschen gibt, die einen solchen Lichtstrahl hinaussenden können, weil nur wenige sich geistig befassen und in der Wahrheit stehen. Darum seid ihr ständig umlagert von lichthungernden Seelen, die ihr nicht enttäuschen dürfet, dass sie vergeblich bei euch warten. Denkt ständig an ihre Not, die ihr lindern könnet, weil ihr viel des lebendigen Wassers besitzet, das ihnen mangelt. Täglich scheiden zahllose Seelen ab von der Erde und betreten das geistige Reich. Und für unzählige ist dieses neue Bereich dunkel, so dass sie sich unglücklich fühlen in ihrer Lage. Ihr aber könnet viel Licht ausstrahlen, und dieses solltet ihr jenen Seelen zuführen wollen und darum immer einen Ruf senden in die Dunkelheit. Ihr sollt ihnen das Licht anbieten, dann erst werden sie aufmerksam auf euch und kommen zu euch, weil der Ruf von euch sie schon wohltätig berührt. Ihr Menschen müsset tun, was ich selbst tun möchte, was mir aber von Seiten dieser Seelen verwehrt wird, ihnen Kraft und Licht anbieten, die sie von euch eher annehmen als von mir, weil sie mich nicht kennen und zwangsmäßig von mir nicht zur Annahme veranlasst werden können. Auch zu euch müssen sie freiwillig kommen. Aber sie sind noch so sehr mit der Erde verbunden, dass es sie immer wieder zurückzieht in jene Sphären. Und so ihnen dort nur ein Licht entgegenstrahlt, drängen sie sich um jenes Licht und verlangen Helligkeit. Ihr könnt ihnen das Verlangte geben, weil ihr es in reichem Maße besitzet, weil ich selbst euch ständig damit versorge. Und ihr solltet nichts für euch allein behalten, sondern immer nur austeilen wollen, auf dass ich auch euch immer mehr damit bedenken kann, laut Gesetz von Ewigkeit. Gedenket immer jener Seelen, die in dunkler Umgebung sind, und lasset euer Licht ausstrahlen in ihr Bereich. Bringet mein Wort ihnen nahe und macht es dadurch möglich, dass ich selbst sie ansprechen kann. Und ihr seid wahrlich erlösend tätig. Ihr nützet meine Gnadengaben richtig aus. Ihr seid rechte Verkünder meines Evangeliums, das nicht nur den Menschen auf dieser Erde, sondern auch allen Seelen im Jenseits zugeführt werden muss, die es auf Erden nicht angenommen haben und doch auch den Weg zu mir finden sollen. Es ist die Welt, die ihr nicht sehet, die aber dennoch euch umgibt. Es sind unbeschreiblich bedürftige Seelen, die Hunger und Durst leiden und für die ich deshalb auch den Born erschlossen habe, der sie erquicken und laben soll, der aber auch freiwillig aufgesucht werden muss. Rufet sie, dass sie zu euch kommen, wenn ihr mein Wort verkündet. Dann kann ich selbst zu ihnen reden, durch euch, und mein Wort wird wirken als Licht und Kraft. Amen.